beim Stock und abends tu ich brechen. Ich lese gerne Bücher über Krankheit und Weh. Wickel mich in warme Tücher und mach mir einen Grüppeltee. Ich bin ein Hypochonder, jede Krankheit bilde ich mir ein. Deshalb hab ich auch Schmerzen und Krämpfe in jedem Bein. Da ist ein Fleck auf meinem Arm, der sieht so unförmig aus. Schon schlage ich Alarm und hol ihn mir raus. Über Kopfschmerzen kann ich nur lachen, mit sowas geb ich mich nicht ab. Denn ich hab nur die richtigen Sachen, mir fällt nämlich bald der Arm ab. Ich bin ein Hypochonder, jede Krankheit bilde ich mir ein. Deshalb hab ich auch Krämpfe und Schmerzen in jedem Bein. Nasenbluten und Kreuzschmerzen hab ich jeden Tag. Rhythmusstörungen in meinem Herzen und am Arsch einen Ausschlag. Fieses Jucken am linken Zeh treibt mich ins Delirium. Der rechte tut mir auch schon weh, Herr mit meinem Opium. Ein Hypochonder, jede Krankheit bilde ich mir ein. Deshalb habe ich auch Schmerzen und Krämpfe in jedem Bein, in jedem Bein. Ich bin ein Hypochonder, jede Krankheit bilde ich mir ein. Deshalb habe ich auch Schmerzen und Krämpfe in jedem Bein.